Welt am Draht. Thema heute: Einkaufen im Internet. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Stein. Willkommen. Es ist wieder soweit. Der große vorweihnachtliche Einkaufsmarathon hat begonnen. Das Einkaufsklima ist gut. Den Kunden sitzt der Euro so locker wie schon lange nicht mehr. Und die Händler freuen sich auf gute Geschäfte. Und seit einigen Jahren sind das nicht mehr nur die einst traditionellen Einzelhändler mit Ladengeschäft und Schaufenster. Immer mehr Menschen gehen zum Einkaufen oder neudeutsch shoppen, nämlich online. Sie kaufen im Internet ein. Noch vor ein paar Jahren waren es vor allem Bücher und Computerprogramme, die online verkauft wurden. Mittlerweile gibt es eigentlich fast nichts, was man nicht per Mausklick und ganz ohne einen Fuß vor die Tür machen zu müssen, bequem online kaufen könnte. Welt am Draht berichtet über die neuesten Online-Kauftrends. Wir informieren Sie aber auch darüber, worauf man beim Online-Einkauf achten sollte. Das Thema. Eigentlich ist es ja erstaunlich. Da gibt es im Netz ganze Online-Kaufhäuser und man kann mittlerweile Kleidung, Bücher, CDs, Spielwaren, Waschmaschinen und vieles mehr online kaufen. Trotzdem nutzen gerade einmal 12% der Computerbesitzer mit Internetanschluss das Netz regelmäßig für den Online-Einkauf. Zu diesem Ergebnis kommt die Online-Studie 2006 von ARD und ZDF. Schon im Jahr 2000 lag die Nutzung auf gleichem Niveau. Es zeigt sich also ganz deutlich, das Internet hat sich als eine Art des Einkaufens inzwischen etabliert. Barbara Hüppe vom Internet-Auktionshaus eBay in Berlin. Computer ist Teil des Alltags heute. Zeit dagegen ist Mangelware, wenn wir Sachen ganz schnell erledigen. Und daher ist Online-Shopping zwischendurch inzwischen ganz normal. Das machen nicht mehr nur Computer-Freaks, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Im Gegenteil, 42% aller Deutschen, die das Medium online oder Internet nutzen, haben inzwischen auch schon online gekauft. Aber natürlich nicht jeder, der, wie die eBay-Vertreterin sagt, auch schon einmal etwas online gekauft hat, tut das regelmäßig. Diese und auch die Zahlen der Einzelhändler zeigen, das Internet ist ein zusätzliches Medium zum Einkaufen geworden. Es hat die traditionellen Vertriebswege aber nach wie vor nicht verdrängt. Ein Grund dafür ist sicher, dass das Einkaufen eigentlich eine sinnliche Angelegenheit ist. Man will das Kleidungsstück, das Gerät oder das Buch anfassen, bevor man es kauft. Viele Menschen fürchten aber auch nach wie vor, dass das Einkaufen im Internet zu unsicher ist. Helga Zander-Heyert, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW, kann da aber zumindest für die inzwischen etablierten Online-Shops Entwarnung geben. Also ein Unternehmen, das sich auf dem technischen Standard bewegt, bei einem solchen Unternehmen, denke ich, ist es unproblematisch einzukaufen. Und unproblematisch ist es sehr häufig eben auch bei Unternehmen, die selbst im stationären Handel sich bereits einen Namen gemacht haben. Da ist jedenfalls die Seriosität dieses Anbieters nicht in Zweifel zu ziehen. Und Verbraucher können da sicher sein, dass es sich bei dem, ich sag mal, XY-Shop auch wirklich um den XY-Shop handelt. Bei vielen Firmen ist es aber so, die sich gerade so als junges Start-up-Unternehmen im Internet bewegen, dass da die Sicherheitsstandards nicht unbedingt denjenigen entsprechen, die Verbraucher erwarten dürften. Da wird sehr häufig auf eine schöne Darstellung mehr Wert gelegt als auf Information und Sicherheit. Anders ausgedrückt, nicht jedes Online-Angebot, das auf den ersten Blick seriös erscheint, ist es am Ende auch. Nur ein grafisch ansprechender Internetauftritt ist noch kein Garant dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und so gibt es ein paar Faustregeln, die man beachten sollte, wenn man online etwas kauft. Als erstes sollte man darauf achten, dass der Shop auch tatsächlich im Internet angibt, wer denn ist. Das ist die sogenannte Anbietertransparenz. Das heißt, der Shop sollte klar und übersichtlich gestaltet darauf hinweisen, wie er heißt, auch was für eine Gesellschaftsform er hat, insbesondere wer denn der Geschäftsführer ist. Und Shops, die nur die Postfachadresse angeben, die sollte man eigentlich tunlichst meiden. Das hat insbesondere Auswirkungen eben auch darauf, dass man im Zweifel, wenn denn das doch mal schief gehen sollte, eine sogenannte ladungsfähige Adresse braucht, um überhaupt später seine Rechte vielleicht auch vor Gericht durchsetzen zu können. Und darüber hinaus lässt sich aus einer vollständigen Adresse und aus der Gesellschaftsform auch oftmals erkennen, wo denn der Anbieter seinen Sitz hat. Und gerade bei Geschäften mit ausländischen Firmen erhöhen sich teilweise die Kosten, was die Zustellung der Ware betrifft, durch Zölle und Einfuhrumsatzsteuern. Und das wird häufig dann auch im Angebot selbst nicht transparent gemacht. Nicht selten ist es aber auch der Online-Händler selbst, der gar nicht weiß, welche Angaben seine potenziellen Kunden von ihm erwarten, damit ein erfolgreiches Geschäft zustande kommt. Ein noch recht junges Modell, bei dem ein großer Internetanbieter mit kleinen und kleinsten Händlern kooperiert, kann da helfen. Das Internet-Auktionshaus eBay öffnete nämlich kürzlich, auch in Deutschland, die virtuellen Tore seines Online-Kaufhauses, bei dem man als Interessent nicht erst bieten, warten und hoffen muss, sondern sofort kaufen kann. Barbara Hüppe von eBay. eBay Express ist ein neuer Marktplatz von eBay. Dort bieten nur geprüfte gewerbliche Händler Neuware an und die nur zum Festpreis, also keine Auktionen. Es gibt eine ganz bequeme Suche und das Besondere ist, dass sie Artikel von verschiedenen Anbietern in einen Warenkorb legen können und den auch auf diese Artikel auch auf einmal bezahlen. Und das können sie mit Kreditkarte, mit PayPal oder ganz neu auch mit Lastschrift machen. eBay Express gibt dann das Geld an den Händler weiter und sie bekommen dann aber von den verschiedenen Händlern die Pakete zugeschickt. Das große neue Kaufhaus besteht also eigentlich aus einer Vielzahl kleiner Abteilungen, die allesamt eigene Besitzer haben. Auch wenn ich als Käufer beim großen eBay bezahle, kann ich sicher sein, meine bestellte Ware auch tatsächlich zu bekommen? Wer bei eBay Express anbieten will, muss ein gewerblicher Anbieter sein. Er muss also einen Gewerbeschein vorlegen können. Wir prüfen über ein spezielles Postident-Verfahren nach, ob es diese Firma, diese Anschrift wirklich gibt. Es wird die Bonität der Anbieter geprüft. Wenn sie besonders viel wertvolle Ware anbieten wollen, dann wollen wir auch einen Eigentumsnachweis von ihnen haben. Das sind einfach unterschiedliche Verfahren, auch für die unterschiedlichen Kategorien, die da laufen. Wir machen das, weil wir den Käufern damit auch einen Käuferschutz anbieten können, einen kostenlosen über den gesamten Kaufbetrag. Der ist also in der Höhe nicht begrenzt und umgekehrt auch die Händler schützen vor unberechtigten Rücklassschriften, zum Beispiel bei Kreditkarte oder bei der Lastschrift. Also wir wollen den Marktplatz damit besonders bequem und sicher für sowohl Käufer als auch Verkäufer machen. Kaufe ich also etwas bei einem kleinen Händler und bekomme meine Ware nicht, erstattet eBay mir mein Geld und zieht den Händler zur Rechenschaft. Das hört sich alles gut an. Ist mit einem solchen Angebot das Ende des Auktionsfiebers im Internet gekommen? Nein, sagt Barbara Hüppe von eBay. Der E-Commerce, das Shoppen im Internet ist einfach erwachsen geworden. Immer mehr Leute machen das. Allein eBay Deutschland hat mehr als 20 Millionen Mitglieder. Und wenn man 20 Millionen Kunden hat, dann haben die auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und es gibt Situationen, in denen will ich genau diese Freude, den Spaß, die Spannung der Auktion. Und manchmal will ich einfach einen bestimmten Artikel schnell finden, bequem kaufen. Und das soll auch ein neuer, ein original verpackter Artikel sein. Welt am Draht. Aber nicht nur junge Online-Firmen wie eBay reagieren auf die aktuellen Entwicklungen. Auch ganz traditionelle Unternehmen wie die Post denken darüber nach, wie sie den ständig neuen Möglichkeiten des Internet begegnen können. So hat zum Beispiel die Post in Kanada vor einiger Zeit ein System eingeführt, mit dem sie sich eigentlich auf den ersten Blick selber abschafft. Jeder Kanadier kann sich nämlich auf der Website von Canada Post ein elektronisches Postfach einrichten. ePost heißt dieser Service. Die interaktive Demo läuft gerade im Hintergrund. Und an dieses virtuelle Postfach, da können Firmen und Institutionen wie Online-Shops, Elektrizitätsversorger, Telefongesellschaften und natürlich auch ganz normale Einzelhändler nun ihre Rechnungen schicken. Das Postfach ist direkt mit der Bank des Postkunden verbunden und dieser kann dann seine Rechnungen ohne Umweg und mit nur wenigen Mausklicks ganz direkt bezahlen. Natürlich ist das Ganze verschlüsselt und gesichert und es ist für den Postkunden völlig kostenlos. Bezahlt wird ePost von den Firmen, die die Rechnungen verschicken. Denn sie sparen nicht nur Porto, sondern sie können auch sicher sein, dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Das System erinnert rechtzeitig daran. Welt am Draht. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Vor etwa 3 Jahren boten 6 Frauen bei eBay im Internet eine ganz besondere Ware an. Sich selbst. Keine Angst, wir bleiben jugendfrei. Wer sein Gebot im Internet abgab, der konnte mitspielen und vielleicht am Schluss ein besonderes Erlebnis ersteigern. Die 6 jungen Frauen versteigerten sich und eine Kiste Bier für eine Party, zu der sie, der Gewinner der Auktion, dann einladen durfte. Perfektioniert haben diese Idee, also das Verkaufen von Erlebnissen, die Macher der Webseiten, die Luisa Zimmermann jetzt vorstellt. Und da kann man auch Erlebnisse kaufen, von denen wohl viele, vor allem männliche Internetsurfer, träumen. Nach hinten hebt er auf. Aha. Nach vorne oben. Gut. Dann nach links dreht er seine Schaufel ein. Ah ja. Nach rechts wieder aus. Okay. Und auf der Seite nach hinten zirkt er einen Arm ein und nach vorne auch wieder raus. Aha. Vorsicht. Links, rechts. Alles klar. Und fahren da rum bitte nieder. Alles klar. Nicht, dass es abwärts geht. Ja. Florian Herndier ist Baggerführer bei einem Transportunternehmen in Erdingen. Er weiß, wie man mit Stahlkolossen umgeht. Konrad aus Augsburg hört ihm aufmerksam zu. Er ist hierher in die Baugrube gekommen, um Bagger fahren zu lernen. Und wenn die Schaufel voll ist, immer einen Arm ganz einziehen und dann erst dran, sonst kann er kippen. Okay. Und das war nicht gut. Das wollen wir nicht. Wow. Ich bin begeistert. Gut, Gas geben du da selber. Dann viel Spaß. Danke. Jetzt bin ich gespannt. Während Konrad den 20-Tonner in Bewegung setzt, versuchen sich 2 andere an kleineren Modellen, ein paar Meter weiter. Nach 20 Minuten wird getauscht. Vom Rande der Baugrube aus machen Frauen Bilder von ihren mutigen Männern. Andere haben es sich in der Sonne gemütlich gemacht. Es ist eine Koordinationssache. Also man muss wirklich, da kriegt man zwar gesagt, rechts, links, vor und zurück, aber das muss man alles ausprobieren und dann, es ist ganz lustig. Ich möchte es nicht beruflich machen, aber für eine Stunde ist das mal ganz, geht schnell vorbei. Konrad klettert aus der Kabine des kleinen Baggers. Er wirkt erleichtert. Ja, beeindruckend. Der kann schon ganz schön was rumwuchten. Und meinen Sie, Sie können jetzt Bagger? Nicht wirklich. Ich kann das Ding ein bisschen bewegen, aber so richtig koordiniert, da gehört schon ein wenig mehr Übung dazu. Einen Gutschein fürs Baggerfahren, den haben alle hier gemeinsam. Bei Internetanbietern wie www.mydays oder jochenschweizer.de kann man so einen Gutschein kaufen. Aber nicht nur Baggerfahren. Alle möglichen Erlebnisse sind käuflich. Fallschirmspringen, Kamelreiten oder eine Typberatung. Jochen Schweizer ist Gründer eines Erlebnisportals. Der Grundgedanke ist, dass ich immer auf der Suche bin nach dem perfekten Moment. Also nach Augenblicken, an die ich mich für immer erinnern kann. Und daraus habe ich dann irgendwann einmal eine Geschäftsidee entwickelt. Und diese Geschäftsidee ist das Portal für konfektionierte Erlebnisse, die man verschenken kann. Dort kann man sich Erlebnisse aussuchen. Man bezahlt und bekommt einen Gutschein zugeschickt. Dann kann man sich, wiederum im Internet, über Termine und Orte informieren. 12 Monate hat man Zeit, den Gutschein einzulösen. Keines der angebotenen Erlebnisse wird von Jochen Schweizer selbst realisiert, denn er ist Erlebnissammler, ständig auf der Suche nach neuen Trends. Er vermittelt zwischen Menschen, die auf der Suche nach Erlebnissen sind, und solchen, die Erlebnisse machen. Damit verdient er Geld. Und er hat damit offenbar einen Nerv unserer Zeit getroffen, dass die Menschen Erlebnisse als solche, wenn man so will, als Kunstwerke des Alltags wollen und kaufen. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Und da ist es eigentlich nur konsequent, dass man die neueste aller Technologien nutzt, um genau diesen Bedarf, diesen Wunsch der Erlebnisgesellschaft nach ständigem Nachschub zu befriedigen. Jochen Schweizer hat bereits viele Nachahmer gefunden. Im Internet bieten immer mehr Erlebnisportale ständig neue Erlebnisse. Wagemutige können an einem Agententraining teilnehmen oder wie Sherlock Holmes Kriminalfälle lösen oder beim Fotoshooting zum Model für einen Tag werden. Schauen Sie, Gegenstände verlieren an Wert. Man schreibt sie ab. Und Erlebnisse sind unvergänglich. Wenn ich also einem Menschen ein Erlebnis schenke, dann schenke ich etwas, was nachhaltig ist. Denn Erlebnisse sind für immer. Wenn ich einem Menschen einen Gegenstand schenke, dann ist dieser Gegenstand vielleicht schon nach 2, 3 Jahren entwertet oder verloren. Und ich als Verschenker bin dann irgendwie auch gelöscht in der Erinnerung des Beschenkten. Unsere Kunden sind besondere Menschen, übrigens überwiegend Frauen. Frauen sind die kreativeren Schenker. Die machen sich auch mehr Gedanken darüber, wie kann ich durch ein Geschenk eine Botschaft übermitteln. Der Fantasie und der Selbstverwirklichung werden kaum Grenzen gesetzt, es sei denn finanzielle. Kamelreiten 50 Euro, Fallschirm-Tandemsprung 209 Euro, Hundeschlittenfahren 339 Euro, Flug im Kampfjet 13.800 Euro. Oder eine Fahrt im Ferrari, wie sie Calvin Geis auf seiner Internetseite speedsafari.de anbietet. Also meine Frau interessiert sich für Ferrari oder Formel 1 gar nicht. Und sie nervt das auch, wenn ich dann immer vom Qualifying, freies Training bis hin zum Rennen mir alles anschaue. Aber sie weiß halt, dass ich seit ich kleiner Junge bin, Ferrari begeistert bin. Und deswegen hat sie mir dieses Geschenk gemacht. Gemeinsam mit seiner Frau und der vierjährigen Tochter wartet Marco auf die Ankunft seines Traumautos. Schnelle Autos, das ist schon was Feines, ja. Eigentlich von klein an. Und angefangen habe ich auf dem Trabant. Wie schnell konnte man mit dem dann fahren? Also standardmäßig so 110, 115. Und wir hatten dann die Trabants in Wengen getuned. Da kamen dann so auf 140. Aber dann hat alles geklappert an den Kisten. Zum Schalten. 4, 5, 6. Genau. Und oben links oder unten links der Rückwärtsgang, nach unten gedrückt, dann unten links rein. Ansonsten hast du hier Blinker. Okay. Marco kann es gar nicht schnell genug gehen. Ist das eine Viertelkiste? Wow. Das Ding, das ist schon sehr, sehr hart. Der neigt sich nicht, er federt kaum und er lenkt sich ganz leicht. Jetzt schon die Autobahnauffahrt. Und dann gibst du richtig Gas mal, oder? Mal schauen, was der Verkehr zulässt. Das ist so ein geiler Sound. Es scheint, dass die Zeit in einem schnellen Auto schneller vergeht. Marco wird gespannt erwartet. Geil, geil, geil, geil, geil. Wenn Sie auch mal baggern, Fallschirmspringen oder wie ein Profi-Model vor der Kamera eines Starfotografen posieren wollen, die Internetadressen finden Sie auf unserer Homepage. Und wie Sie die finden, das sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Besitzer eines kleinen Ladens und Sie wollen eine Anzeige in der Zeitung schalten oder einen Prospekt selber gestalten. Oder auch Ihre Homepage ein wenig attraktiver machen. Für all diese Aufgaben braucht man gute Fotos. Woher aber nehmen, wenn Sie nicht aus dem Internet stehlen? Wer das nämlich tut, wer also ein Bild aus dem Internet in sein Angebot hineinkopiert, der macht sich strafbar. Ein Foto selber zu machen, das ist jedoch meistens viel zu aufwendig und viel zu teuer. Der Ausweg, man kann hochwertige Fotos schon ab $1 im Internet kaufen. Kelly Thompson, Vice President von iStock Photo im kanadischen Calgary. We are a royalty-free stock photography community. Wir sind eine Gemeinschaft, die Fotos anbietet, die frei von Urheberrechtsangaben, frei von Lizenzen sind. Wir nutzen unsere Mitglieder, die Fotos über unser System anbieten können. Dafür werden sie bezahlt, wenn ihre Bilder verkauft werden. Wir waren die Ersten mit einem solchen System und wir werden in diesem Jahr ungefähr 10 Millionen Fotos verkaufen und sind damit eine der weltweit größten Websites dieser Art. Man muss sich das auch in deutscher Sprache verfügbare System vorstellen wie eine große Datenbank. Jedes Foto wird vom Fotografen mit sogenannten Tags, also Schildchen, versehen, die den Inhalt beschreiben. Wer ein Foto sucht, gibt einfach einige Suchbegriffe ein. Wer zum Beispiel die Begriffe München und Oktoberfest in die Suchmaske eintippt, der findet über 100 Fotos in verschiedenen Größen und zu verschiedenen Preisen. So a small photo is $1. So that's basically a web ready size. Ein kleines Foto kostet $1, das ist dann ein Foto für den Einsatz auf einer Internetseite. Der nächste Schritt ist Medium für $3 und das eignet sich für einen kleineren Ausdruck. Large kostet $5 und ist für eine Druckseite und das Extra Large Foto kostet $10 und das Double Extra Large lässt sich auf einer Doppelseite in einem Magazin drucken und kostet $20 oder $40. And the price on that is $20 or $40. Einerseits sind die Fotos natürlich deutlich preiswerter als bei einer großen Bildagentur. Andererseits, ein und dasselbe Foto wird so oft verkauft, wie es sich verkaufen lässt. Wer also ein exklusives, einmaliges Foto zum Beispiel für seinen Firmenprospekt sucht, der wird hier nicht fündig. Den meisten Nutzern geht es aber nicht um Exklusivität. Our customer base is probably what's been most exciting. Unsere Kundenbasis ist interessant. Wir haben sicherlich die klassische Klientel, die Stockfotos kauft, Artdirektoren, Grafikdesigner und so weiter. Also die Leute, die Stockfotos seit Jahren kaufen. Weil es bei uns aber Fotos schon ab einem Dollar gibt, können wir einen völlig neuen Kundenkreis von Stockkäufern ansprechen, die bisher nicht mal wussten, was Stockfotos eigentlich sind. Aber sie wussten, dass sie ein Foto brauchen. Und viele dieser Leute sind mit einer kleinen Firma selbstständig oder arbeiten von zu Hause aus. Und bisher konnten die sich Stockfotos nicht leisten. Aber jetzt können sie sie für ihre eigenen Marketingzwecke nutzen. Es gibt zwei Nutzergruppen der gigantischen Bilderdatenbank, die mittlerweile weit über 1 Million Fotos umfasst. Die einen sind die Käufer der Bilder, die anderen die Fotografen. Wir haben jetzt weltweit über 25.000 Fotolieferanten. Die meisten sind Hobbyknipser, semi-professionelle Fotografen oder Enthusiasten, wie wir sie nennen. Aber wir haben auch eine Reihe von professionellen Fotografen, die für uns arbeiten. So ist die Website also nicht nur interessant für Fotokäufer, sondern auch für Verkäufer. Wer gerne fotografiert, der kann seine besten Bilder kostenlos ins Bild stellen und damit Geld verdienen. Der Fotograf bekommt 20-40% der Verkäufe. Wenn sie sich exklusiv an uns binden, dann gibt es ein spezielles Programm. Je mehr jemand dann verkauft, desto höher wird sein Anteil. Jeder startet mit 20% und kann sich bis auf 40% hocharbeiten. Oder andersherum, zwischen 80-60% des Fotokaufpreises bleiben bei den Machern der Website in Calgary. Anders als bei Flickr, wo jeder jedes beliebige Bild veröffentlichen und anderen Nutzern kostenlos zur Verfügung stellen kann, muss man sich bei iStockphoto übrigens zunächst bewerben und einige Probefotos einschicken, die von den Machern des Dienstes beurteilt werden. Wenn die Probefotos den Ansprüchen der Prüfer genügen, dann kann man künftig alle seine Bilder in der Datenbank ablegen und auf interessierte Käufer hoffen. Das virtuelle Bilderkaufhaus ist ein System, von dem Käufer, Verkäufer und natürlich die Macher der Website etwas haben. Welt am Draht. Wo trinken Sie eigentlich Ihre erste und zweite Tasse Kaffee oder Tee? Vermutlich tun Sie das, wie die meisten von uns, zu Hause, beim Frühstück. In den USA und in Kanada ist das ein wenig anders. Viele Menschen frühstücken nämlich gar nicht zu Hause, sondern auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, in der U-Bahn oder auf der Straße. Und den Tee oder Kaffee, den kauft man dann in einem der zahllosen nordamerikanischen Kaffee- oder Donut-Shops. In einer Großstadt wie New York oder Toronto zu Fuß, auf dem Land natürlich mit dem Auto und ohne auszusteigen am Drive-Thru-Fenster. Regelmäßig bilden sich lange Warteschlangen in den Läden. Auf die Idee, sich den Kaffee stattdessen von zu Hause mitzunehmen, kommt aber kaum jemand. Im Gegenteil, die kleine New Yorker Firma Mobo tüftelte ein System aus, bei dem man sich seinen Kaffee online bestellen kann. Zu diesem Zweck muss man sich einmal per Internet registrieren und seine Handy- und Kreditkartennummer angeben. Dann fehlt noch die Angabe darüber, bei welchem Donutladen man seinen Kaffee abholen möchte und wie man seinen Kaffee normalerweise gerne trinkt. Also zum Beispiel mittlere Größe, doppelt Sahne, einfach Zucker und einen Schuss Haselnussgeschmack. Die Angaben werden gespeichert und ab sofort ist man gewissermaßen direkt mit dem Kaffeeladen seiner Wahl verbunden. Will man dann bestellen, schickt man eine SMS mit seiner Bestellung an das System und bekommt eine SMS mit der exakten Zeitangabe zurück. Noah N. Glass, Erfinder des Systems: Wenn Sie um 9 Uhr bestellen und das Restaurant sagt, es dauert 2 Minuten, dann bekommen Sie eine Nachricht, die sagt, Ihr Kaffee ist um 9.02 Uhr fertig. Wenn man die Sache mit dem Kaffee per Internet und Handy zum ersten Mal hört, dann denkt man, ganz schön schräg. Aber eigentlich ist das System praktisch, wenn man in Nordamerika lebt. Wer seine Online-Bestellung nämlich abgeschickt hat und zur angegebenen Zeit im Laden erscheint, der muss sich nicht mehr in die Schlange stellen. Der Kaffee wartet schon frisch und dampfend an dem speziellen Schalter mit dem Mobo-Logo. Vorbei an allen Wartenden geht es ganz nach vorne und in wenigen Sekunden ist man wieder draußen. Immer mehr Fastfood-Restaurants schließen sich dem System an, sodass sich inzwischen auch Sandwiches oder Salate auf diese Art ordern lassen. Und wer sind die Nutzer des Online-Cafés? Wer glaubt, dass das vor allem Computerfreaks mit Handy-Tick sind, der irrt, sagt Mobo-Boss Noah N. Glass. 7 von 10 unserer häufigsten Kunden sind demografisch gesehen ganz normale Leute. Sie sind Mitte 40, weiblich und haben absolut nichts mit der Technologieindustrie zu tun. Welt am Draht. Jetzt haben wir so viel über Tee und Kaffee gesprochen, jetzt werde ich mir auch gleich eine Tasse gönnen. Aber noch ganz altmodisch und selber aufgegossen. Einkaufen im Internet, das war heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie sich für das eine oder andere Thema interessieren, selber mal ein wenig das Online-Shoppen testen möchten und ein paar Tipps suchen, dann empfehle ich Ihnen unsere Homepage. Dort haben wir einige Links zum Thema für Sie zusammengestellt und dort finden Sie auch das Manuskript der Sendung und die Sendung noch einmal zum Nachhören. Die Internetadresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Und dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter.